Und wenn es passiert, oh, dann ist alles zu spät. Wir werden es wissen und ey, wir werden uns küssen. Und dann hauen wir ab, komm hier nie mehr zurück. Dann sind wir nie mehr allein. Dann gibt es nur noch uns zwei. Überall, doch ich fühl mich wie blind. Oh Liebe, du verspieltes Kind. Ich lass dich nie mehr los, wenn ich dich find. Ey Liebe, du komisches Ding. Ich such dich überall, doch ich fühl mich wie blind. Oh Liebe, du verspieltes Kind. Ich lass dich nie mehr los, wenn ich dich find. Ich lass dich nie mehr los.